Andacht vom 8.11.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Die Versuchung Jesu. Ich redete gestern mit zwei meiner geistlichen Kinder, ein wunderbares Ehepaar. Wir unterhielten uns über die Kirche als Institution in Amerika. Sie hatten nachgeforscht und festgestellt, nur mit dem Zehnten aus Amerika könnte man den Hunger in der Welt 5 Jahre lang besiegen oder 10 Krankheiten erforschen und bekämpfen. Das brachte mich zum Nachdenken. In meinem Herzen dachte ich, es macht für mein Denken und Herz keinen Sinn, dass man eine Institution namens Kirche am Laufen hält, wenn man mit dem Geld, das dort ausgegeben wird, die halbe Welt retten könnte. Es ist nicht in Ordnung, wie die Kirche mit Geld umgeht. Ich las heute früh in den Evangelien. Ich liebe sie besonders. Ich lese täglich darin. Heute wurde ich zu Matthäus 4 geführt. Das ist die Versuchung Jesu. Jesus wurde in der Wüste vom Teufel versucht, nachdem er vom Geist Gottes geleitet in die Wüste gegangen war. Ich war schon in Israel und lehrte an dem Berg, wo Jesus wohl in der Wüste von Satan versucht wurde. Ein exzellenter Bibellehrer übersetzte mich. Ich sagte, Jesus wurde 4-mal versucht, nicht 3-mal. Das wollte er nicht übersetzen, er verbesserte mich. Nein, Jesus wurde nur 3-mal versucht. Das stimmt nicht, Jesus wurde 4-mal versucht. Die erste Versuchung ist Satans Aussage, wenn du Gottes Sohn bist. Jesus hatte nach seiner Taufe die Stimme gehört. Dies ist mein geliebter Sohn. Darauf geht der Teufel als erstes ein. Wir reden davon, Gottes Kinder zu sein, aber sind wir wirklich geliebte Kinder Gottes? Jesu Dienst begann gerade erst, er war getauft worden, er wusste, dass er Gottes geliebter Sohn war. Nun wurde er nach 40 Tagen von Satan versucht. Wenn wir dem Teufel erlauben, uns unsere Identität zu rauben, wird er das immer und auf unterschiedlichste Weise tun. Wenn wir nicht wissen, dass wir die geliebten Kinder Gottes sind, wird Satan uns unsere Identität rauben können. Ich studierte mehr über das Herz, als ich mich mit irgendwelchen anderen Themen befasste. Ich habe jetzt das Buch fertig, aber ich höre nicht auf, mich mit dem Herz zu befassen. Und der Herr gab mir in den letzten Wochen so viel Download. Immer wieder staunte ich. Was? Jetzt freue ich mich schon so auf unser Event im Dezember hier in Sao Paulo. Eins, was du im Herzen hast, ist deine Identität. Wir brauchen Identität, so hat Gott uns geschaffen. Wenn du deine Identität nicht als das geliebte Kind Gottes hast, wirst du deine Identität immer woanders suchen. Gestern sagte ich zu meinen geistlichen Kindern, Gott möchte für jedes seiner Kinder, dass es wächst und gedeiht. Wenn man die Bibel genau studiert, stellt man fest, dass Armut böse ist. Gott möchte, dass niemand arm ist. Worum geht's dann? Es geht nie um materielle Dinge, um Geld oder Besitz, sondern immer um Identität. Eines Tages redete ich mit einem sehr, sehr wohlhabenden Pastor hier in Brasilien. Jedes Mal, wenn er mich traf, beteuerte er, er sei nicht reich. Dabei, er ist so reich. Ich sagte zu ihm, das interessiert mich nicht, warum sagst du mir das? Es ist dein Geld. Aber dann äußerte er etwas, was mir ins Herz schnitt. Er sagte, ich möchte gern nach Dubai reisen, möchtest du mitkommen? Um ehrlich zu sein, ich wollte das nie. Ich liebe es zwar sehr, andere Länder zu besuchen, die fremde Kultur zu erleben und die andere Natur. Schaut, Daniel kommt mit mir nach Europa. Bereite dich vor, du wirst Essen kennenlernen, von dem du nicht wusstest, dass es das gibt. So gutes österreichisches Essen. Daniel wird es 5 Tage allein mit mir aushalten müssen. Also, ich liebe es, an Orte zu reisen und Neues kennenzulernen. Dubai stand aber nie auf meiner Liste. Es zieht mich nicht dorthin. So sagte ich zu diesem Pastor: Nein, danke, ich will nicht wirklich nach Dubai. Warum möchtest du denn genau dorthin? Der Mann antwortete: Weil man dort seinen Reichtum zeigen kann, ohne dass es jemanden stört. Ich glaube wirklich, dass Gott möchte, dass seine Kinder wohlhabend sind. Ich glaube auch, dass er Armut hasst. Aber das soll nicht unsere Identität ausmachen. Wenn du deine Identität in dem hast, wer du bist, wirst du immer erfüllt sein. Dann kannst du etwas besitzen oder auch nicht. Das ändert nichts an deiner Identität. Jesus wusste, dass der Vater ihn liebt. Daran konnte niemand etwas ändern. Paulus sagte: Ich kann alles haben, bin aber der Eigentümer von nichts. Er schrieb: Nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. Deine Identität befindet sich in deinem Herz. Wenn dein Herz nicht weiß, dass es seine Identität in Gott hat, wird dein Herz dich woanders hinleiten. Dann wird es dich zu materiellen Dingen, Ruhm, Erfolg oder persönlichen Erfolgen ziehen. Du wirst getrieben sein. Die erste Versuchung, die Jesus zu meistern hatte, war, sein Herz in seiner Identität in Gott zu bewahren. Damit hatte Satan gar nichts zu tun. Satan sagte zu Jesus: Wenn du der Sohn Gottes bist, mache diese Steine zu Brot. Jesus antwortete auf die zweite Versuchung Satans, nicht auf die erste. Jesus diskutierte nicht mit dem Teufel. Ich bin der Sohn Gottes, der Vater sagte es doch nach meiner Taufe. Ich sehe daran, dass das ein Punkt ist, den wir nicht mit Satan diskutieren sollen. Das muss in unserem Herz fest verankert sein. Ich weiß, wer ich bin und wer ich vor Gott bin. Punkt. Ende. Ich möchte noch einen anderen Aspekt erwähnen. Jesus war 40 Tage in der Wüste. Er hatte die ganze Zeit nichts gegessen. Er hatte wirklich Hunger. Ich sage euch etwas über Hunger. Die meisten von euch hatten noch nie wirklich Hunger. Wenn du 2 Tage gefastet hast, ist das, was du spürst, kein Hunger, sondern nur der Wunsch, etwas zu essen. Solange dein Körper etwas zu essen erhält, wird er es essen. Wenn du nur Wasser trinkst, wird dein Körper nach 3 Tagen an seine Fettreserven gehen. Solange du noch Fettreserven hast, bist du nicht hungrig. Du fühlst den Wunsch zu essen, weil du es so gewöhnt bist. Jesus hatte wirklich Hunger. Das ist wichtig. Wenn du hungrig bist, musst du essen, sonst stirbt dein Körper. Ich erinnere mich, als ich so lange gefastet hatte, dass ich Hunger hatte, brauchte der Körper sehr bald etwas zu essen, sonst hätte mein Körper aufgegeben. Als Satan also sagte: Mach doch die Steine zu Brot, antwortete Jesus nicht: Ich brauche kein Essen. Er wusste, dass er etwas zu essen brauchte. Es ging nur darum, woher das Essen kam. Das ist eine tägliche Herausforderung für uns Christen. Leben wir selbstbestimmt oder gottbestimmt? Jesus zitierte: Gott selbst sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er sagte nie, ich brauche kein Brot oder Gott wird mich versorgen. Er antwortete mit einer Bibelstelle. Er wiederholte aus der Quelle dessen, was er gelernt hatte. Jesus hätte leicht den Stein zu Brot machen können. Er ließ Tote auferstehen. Aber wenn Jesus das getan hätte, was wäre dann gewesen? Jesus war hungrig. Die 40 Tage waren vorüber. Er hätte etwas essen können. Das Problem war nie, etwas zu essen zu haben, sondern die Frage, wer ist die Quelle meiner Versorgung? Das war die Versuchung. Wer versorgte Jesus? Er selbst oder der Vater? Das ist die Versuchung, mit der wir täglich zu tun haben. Denkt an eure Versorgung. Ihr werdet täglich damit konfrontiert. Wenn wir sagen, dass wir auf Gottes Versorgung vertrauen, wie reagieren wir, wenn wir nur Steine um uns herum haben? Wenn das Bankkonto leer ist? Das ist die Versuchung, von der ich denke, dass die meisten Christen täglich darin versagen. Wie falsch denken wir über Versorgung? Das ist so anders, als Jesus es uns vorgelebt hat. Wir müssen dahin kommen zu erkennen, dass Jesus uns versorgen wird, egal was die Welt sagt. Ich kenne viele Christen, die sagen, sie vertrauen Gott für Versorgung, solange ihr Bankkonto gefüllt ist und sie eine gute Arbeit haben. Das ist für mich kein Vertrauen. Das ist nur ein Lippenbekenntnis. Ich erinnere mich, als Gott vor 31 Jahren zu mir sagte: Reinhard, triff nie eine Entscheidung, die deinem Denken vernünftig erscheint. Verlass dich immer auf mich. Was die Welt für dumm und irrational hält, ist Glaube. Wenn dein Körper Hunger hat, wenn du fast stirbst, dann musst du essen. Aber woher kommt dein Essen? Auf wen verlässt du dich? Für Jesus ging es nie um Steine oder Brot, sondern darum, sich auf Gott zu verlassen. Wir gehen zur dritten Versuchung. Matthäus 4, Verse 5 und 6. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Ich sah heute früh etwas. Ich denke, es stimmt so. Wenn nicht, ist es auch egal. Ich las diese Verse und hatte ein Bild, das jetzt Sinn macht. Nämlich die Versuchungen, die Satan Jesus vorlegte, handelten in Wirklichkeit alle vom Gleichen. Ich liebe das, ich habe das noch nie so gesehen. Der Teufel nutzt eine hohe Zinne, um Jesus zu versuchen. Doch das Leben kann nicht getötet werden. Denkt ihr nicht, dass Jesus, der über einen stürmischen See geht, beim Sturz von der Zinne nicht bewahrt worden wäre? Was ist einfacher, über einen stürmischen See zu gehen oder von einem hohen Stein herunterzustürzen? Beides kann tödlich sein. Schaut, kaum war Jesus im Boot, da war das Boot sofort am Ufer. Was ich erkannt habe, ist ganz einfach. Die Versuchungen Satans behandelten alle eine Frage. Die lautet: Wem vertraust du? Jesus beantwortete alle Versuchungen mit derselben Antwort: Mein Vertrauen liegt im Vater. Das ist in mein Herz eingraviert. Sicher gibt es Engel, die mich tragen, aber ich vertraue nicht auf Engel, sondern auf den Vater. Ich bin von ihm abhängig, ihm vertraue ich. Es geht um deine Identität in Gott und wem du vertraust. Wenn ich Gott vertraue, muss ich alles auf dieses Vertrauen hin prüfen. Und dann kann ich im Übernatürlichen alles tun. Wenn ich mich ganz auf Gott verlasse, kann ich alles in ihm tun. Wenn Christen sagen, sie vertrauen Gott, und dann geschieht das Wunder nicht, für das sie gebetet hatten, und dann glauben sie nicht mehr. Diese Menschen haben Gott nicht wirklich vertraut. Jesus sagte zu Satan: Ich vertraue Gott, was willst du von mir? Die letzte Versuchung lautet so: Der Teufel nahm ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. In den Psalmen sagte Gott zu Jesus: Ich gebe dir alle Nationen. Wie kommt Satan auf die Idee, Jesus geben zu wollen, was ihm schon gehört? Manche Prediger legen das so aus, dass die Versuchung für Jesus darin lag, dass Satan ihm eine Abkürzung anbot, durch die er nicht ans Kreuz hätte gehen müssen. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Jesus lebte sein ganzes Leben mit dem Ziel, ans Kreuz zu gehen, und davon konnte ihn nichts abbringen. Die Versuchung war einfach: Bete mich an und ich gebe dir alle Nationen und Königreiche. Die Antwort war auch einfach: Ich vertraue nur Gott. Wir leben unser tägliches Leben mit dieser Herausforderung. Wir sind immer versucht, mehr uns selbst zu vertrauen als Gott. Gott versprach es mir, ich werde es jetzt in die Tat umsetzen. Wir tun vieles, was wir selbst tun können, und versagen dabei in der Prüfung. Doch aus Gottes Sicht versagen wir nie in einer Prüfung. Wisst ihr warum? Weil die Versuchung kommt, wenn wir schon überwunden haben. Schlaue Menschen gehen schnell durch ihre Versuchungen. Ich werde hier mit diesem Thema aufhören, denn ich möchte noch etwas anderes sehr Interessantes ansprechen. Ich denke, viele Christen beten total falsch. Ich werde für vieles angegriffen, was ich lehre, aber am meisten wurde ich wohl für meine Aufforderung angegriffen, dass die Christen aufhören sollen, Gott zu bitten. Diese Aussage hat mehr Menschen befreit als alles andere, und es haben sich darüber mehr Menschen empört als über anderes. Ich fragte mich selbst immer wieder, nicht als Zweifel, sondern als eine ehrliche Herzensfrage: War diese Erfahrung in jener Nacht, als Gott zu mir sagte, dass es ihn so sehr schmerzt, wenn wir nicht im ergreifenden Glauben leben, war diese Erfahrung zu 100% rein? Ich suchte nach anderen Predigern, die das lehren. Und ich dachte, vielleicht war das nicht zu 100% rein, wenn niemand anderer das lehrt. Ich war immer offen und bereit zu lernen. Doch die Bibelverse wurden immer klarer für mich und meine Erfahrung bestätigte das. Gestern beschloss ich, Debbie einen Tag zum Malen in Ruhe zu lassen. Ich selbst war eine Zeit bei Clayton und lernte mit ihm, denn er hat eine Woche voller Prüfungen vor sich. Dann erledigte ich einige kleinere Arbeiten und ich verbrachte mehrere Stunden damit, Jesus zu genießen, die Bibel zu studieren und zu meditieren. Das liebe ich. Dabei kam ich auf die Botschaft eines christlichen jüdischen Rabbis. Er ist Bibellehrer. Er war gestorben und kam in den Himmel, doch er wurde von Jesus zurückgeschickt auf die Erde mit einer Botschaft. Die lautet: Hört auf, mich im Gebet zu bitten. Mein Herz explodierte. Ich dachte, das ist so wunderbar. Der Mann erzählte, dass sich sein Gebetsleben so sehr veränderte. In dem Interview wurde der Rabbi gefragt: Wie verbringen Sie Ihre Gebetszeit? Er antwortete: Zu 80% verherrliche und preise ich Gott. Jesus sagte ihm im Himmel: Du brauchst nie zu mir kommen im Gebet, um etwas zu erbitten. So kommt die Erfüllung nicht auf die Erde. Ich war begeistert. Hört auf zu bitten, meditiert über die Güte Gottes. Betet, Herr, ich möchte dich hören, wenn ich schlafe. Herr, wecke mich auf, wann du willst. Ich habe letzte Nacht nicht viel geschlafen. Als ich aufwachte, war es mir noch zu früh zum Aufstehen, aber in mir war so viel Lob Gottes, ich konnte nicht im Bett bleiben. Ich gab ihm die Ehre für das, was er alles ist. Leute, bitte, ihr müsst erkennen, dass alle Versuchung von Satan nur ist, euch auf euch selbst zu verlassen und nicht auf Gott. Was hat das mit Gebet und Bitten zu tun? Wir denken, wir hätten uns abhängig von Gott gemacht. Doch das stimmt nicht. Klar bin ich abhängig von Gott. Nein, das bist du nicht. Wenn dein Problem gelöst ist, was machst du dann? Wenn das nächste Problem kommt und nicht gelöst wird, was denkst du? Ich habe noch nicht lang genug gebetet oder nicht intensiv genug. Ich habe nicht gefastet. Das ist Abhängigkeit von dir selbst. Dein Herz versucht, Gott zu überzeugen. Heute wird Satan dich versuchen, das verspreche ich dir. Lass dich nicht austricksen. Machst du es selbst? Kümmerst du dich selbst um deine Finanzen, um dein Leben? Wie lebst du im neuen Bund? Machst du es selbst? Oder ruhst du in Gott und sagst, Satan, schau, ich ruhe. Ich brauche dies oder jenes, aber der Vater wird es tun. Ich muss im Übernatürlichen laufen, doch der Vater wird es tun. Ende der Diskussion. Lasst uns auf unsere Herzen schauen und uns selbst überzeugen. Lasst uns den Heiligen Geist fragen. Vertraue ich dir wirklich? Werde ich dem Teufel widerstehen können? Unsere Aufgabe ist das Werk des Glaubens, nicht das Werk des Handelns. Dann wird Satan fliehen. Sage, Jesus, ich will aus dir leben. Amen.